feiert das Glück des Herrn und Bräutigams, bei seinem Blut, die friedlichen Farmer bei Pflug und Ernte, lasst nicht in Ruh, so grimmig schlagt und rasselt Kugeln, so still ihr Hörner blast. Schlagt, schlagt, Trommeln, lasst, Hörner blast. Durch Handel und Wandel der Städte, durch Räder gedröhnter Straßen, sind in den Häusern öfters die Bette bereitet. Die Schläfer dürfen in diese Bette nicht schlafen, die Händler dürfen Handel nicht treiben bei Tage, nicht Makler und nicht Spekulanten wollen sie ihre Geschäfte betreiben. Die Redner wollen sie reden, schicken die Sänger sich an zu singen. Dann werden schneller, lauter, Trommeln und Hühner, Hörner, lasst, schlagt, schlagt, Trommeln, lasst, Hörner, lasst. Was da Verhandlung und was da Beschwerde, achtet nicht der Tage, auf Klage nicht und Tränen.